Die Gefühle, die du mir gibst, zeigen mir den Weg der Unendlichkeit. Unnahbar und doch so nah in meinem Herzen. Vertraust du mir? Bin liebevoll beschützt durch deine Küsse im Sturm der Nacht. Wenn jeder Atemzug in tiefer Sinnlichkeit ertrinkt, alle Versuchung nur Begierde bleibt, brauchst du dich nicht zu fürchten. Denn dieses Lied ist nur für dich. Denn dieses Lied ist nur für dich.